Ich will zu drei Punkten etwas sagen, die sich hauptsächlich an Tunesien festmachen, aber doch auch allgemeiner Natur sind. Erstens die Frage, die man uns Politologen dann immer stellt, warum habt ihr das nicht kommen sehen? Nun sind wir Sozialwissenschaftler, keine Propheten, dazu gleich noch mehr. Das zweite ist ein Begriff, der viel diskutiert wird, auch innerhalb linker Gruppierungen, nämlich der Begriff Würde. Würde, der in all diesen Bewegungen eine zentrale Rolle spielt und wo dann etwas arrogant manchmal von in manchen linken Zirkeln hier gesagt wird, naja, sind die Mittelschichten, bürgerliche Revolution, wird schon nichts. Ich denke, da muss man vorsichtig sein und einen dritten Punkt möchte ich nehmen und ich glaube, der ist zentral auch für das, was an Handlungsmöglichkeiten für diese Länder nach den Revolten, Umstürzen, Revolutionen, muss man, denke ich, darüber diskutieren, wie man das nennt, wie es mit den Ländern weitergeht, welche Handlungsmöglichkeiten sie haben. Zum Ersten hat man das kommen sehen. Ja und nein. In all diesen Ländern hat sich, und mittlerweile wissen es plötzlich alle, die soziale Situation im Vorfeld schon ungeheuer verschärft. In Ägypten gab es Streiks, Protestbewegungen, und zwar massive. Das begann mit Kifaya, das ging weiter mit der Gründung autonomer Gewerkschaften. Also die Macht hatte das System nicht mehr richtig im Griff und reagierte mit Repression. Genauso in Tunesien, wo es also 2008 in den Phosphatminen in Südtunesien Streikbewegungen gab, Unruhen gab, brutale Polizeieinsätze. Alles das sind Dinge, die Anzeichen waren. Aber daraus ein Datum ablesen zu können, wann passiert das jetzt, das können wir Politologen nicht besser als die Kollegen von der CIA oder die Vereinigten Mukhabarat der arabischen Staaten. Und die Leute und diese Bewegungen sind ja, denken Sie doch an die französische Revolution, denken Sie an den Matrosenaufstand oder auch die russische Revolution. Dass das eine Revolution würde, wussten die Leute, die angefangen haben, selbst nicht. Es entwickelt dann eine eigene Dynamik und so war das auch in Tunesien, als dieser junge Mann, Mohamed Bouazizi, sich wegen Verletzung seiner Würde, ich komme darauf zurück, angezündet und verbrannt hat. Wir können immer nur die sozialen Institutionen sehen. Wir sehen nicht die sozialen Bewegungen, die darunter stattfinden. Darüber wird nicht berichtet. Und in diesen Ländern Untersuchungen dazu zu machen, glauben Sie mir, das ist sehr schwierig. Also all das ist ein Teil. Wir wissen aber und wussten, dass es in diesen Ländern trotz der ungeheuer schwierigen Bedingungen immer schon Menschenrechtsorganisationen gab, die natürlich stark Intelligenz und Mittelschicht getragen waren. Einer davon sitzt hier am Tisch, Mokhtar Yahyaoui, der vor 10 Jahren ein Zentrum für die Unabhängigkeit der Justiz gegründet hat und dafür Berufsverbot und noch ganz andere Sanktionen erleiden musste. Also das sind Dinge, die sind da, die spielen eine Rolle als Katalysatoren, aber sie sind nicht die eigenen revolutionären Kräfte. Wenn wir über diese revolutionären Kräfte reden, und Atif Boutros hat das gerade auch schon, glaube ich, recht deutlich gemacht, man kann nicht Tunesien mit Ägypten vergleichen. Nicht nur, was die Größe des Landes angibt. Ganz Tunesien hat die Hälfte der Bevölkerung der Stadt Kairo. Das muss man sich mal so klar machen, was das bedeutet. Tunesien hat das Glück, kein Öl zu haben. Tunesien ist geostrategisch nicht sonderlich bedeutend. Ägypten hat den Suezkanal, die Grenze mit Israel. Das sind alles ganz andere Dimensionen. Und das tunesische Militär ist immer sehr vernachlässigt worden, während das ägyptische ein Unternehmertum ist. 40% der ägyptischen Ökonomie gehören dem Militär. Das heißt, manche Leute reden da auch von einer Militärbourgeoisie. Ganz grob sind das wichtige Unterschiede, die, glaube ich, auch eine Rolle spielen. Und was Atif Boutros gerade gesagt hat über die beiden Szenarien, das Beste und das Schlechteste, da spielen diese Faktoren mit hinein. Würde. Es gibt einen gewissen Herrn, den ich sehr schätze, mit dem Namen Noam Chomsky, der den Beginn der Revolution der Würde in den November 2010 verlegt, und zwar in die Lager, in die Camps, die die sahrauische Bevölkerung von El Aaiún, der Hauptstadt, dort aufgerichtet hat, weil sie die Erniedrigung, die Demütigung durch die marokkanische Besatzung nicht mehr aushalten konnte. Die Lager wurden dann brutal geräumt. Es gab an die 20 Tote, die die marokkanische Armee dort erschossen hat. Also das ging aber hier kaum durch die Presse, denn was ist schon die Westsahara? Ich glaube auch nicht, dass ein ursächlicher Zusammenhang besteht, aber der zentrale Begriff der Würde tauchte da zum ersten Mal auf. Und wenn man dann in Tunesien sieht, dass das Regime von Ben Ali mit seiner Familie, die Tunesier sprechen von in der Abwandlung eines schönen alten arabischen Märchens, von Ben Ali Baba und den 40 Trabelsis. Leila Trabelsi war die Ehefrau von Ben Ali mit einer Riesenverwandtschaft, die also wie eine Krake das ganze Land überzogen, ausgeplündert und bestohlen haben. Dann ist das auch eine Sache, die hat etwas mit Moral, mit öffentlicher Moral, vielleicht auch mit islamischer, aber mit allgemeiner Moral zu tun. Dieses Regime stand für die Unmoralität. Es stand für die Unmoralität, für all das, was hassenswert und übel ist. Und es stand gleichzeitig auch für die Rechtlosigkeit, für die absolute Rechtlosigkeit der Menschen und noch mehr für ihre Unterdrückung. Und ich glaube, dieser Begriff Würde hat einen harten materiellen Kern. Würde ist nicht mehr vorhanden, wenn man als beschäftigter Arbeiter in einem Dauerarbeitsverhältnis monatlich 150 Euro verdient mit einer Familie von 2, 3 Kindern und Ehefrau in einem einzigen Raum hausen muss. Also da, denke ich, verbinden sich materielle Demütigung, materielle Ausgrenzung mit dem, was wir unter Menschenwürde verstehen. Und das System von Ben Ali war, vielleicht sagt Mokhtar Yahyaoui nachher dazu etwas, insofern anders als die Diktatur von Bourguiba, die von der Unabhängigkeit bis zu seiner Entfernung aus dem Amt durch Ben Ali ging. Ben Ali war ein Kleptokrat. Es war wirklich, der Diebstahl war zum System geworden, während es, ich kann gerne in der Diskussion mal ein paar Anekdoten und nicht Anekdoten erzählen. Es gehörte ihnen alles. Ich komme nachher in der Ökonomie teilweise darauf zurück. Während Bourguiba ein Projekt hatte. Er hatte das Projekt, eine Gesellschaft zu emanzipieren. Er hat das mit diktatorischen Methoden vorangetrieben, das ist richtig. Aber es gab nicht diese Art von Demütigung, für die man im Maghreb den Begriff Hogra hat, Demütigung, Verachtung und demgegenüber eben der Begriff Karama oder Würde. Das System in Tunesien, kleines Land, das spielt da sicher auch eine Rolle, war eine so totale Institutionalisierung der Verachtung, der Unterdrückung, der Bespitzelung, der Ausplünderung, dass eben die gesamte Gesellschaft davon betroffen war. Und das, denke ich, war mit ein wesentlicher Anlass für diese Identifizierung und für die Stärke der Bewegung, die dann dort war. Denn das System betraf alle. Man bekam keinen Job ohne Beziehungen, man bekam keine Stelle, ohne dass man in diesem nepotistischen System sich mit eingliederte. Alle waren irgendwo halb unterdrückt, halb korrumpiert. Und das spielt natürlich dann auch eine Rolle zu dem, was eben hinterher passieren muss. Und ich denke, und das war auf dem Midan Tahrir in Kairo genauso wie in Tunesien und wie es teilweise in anderen Ländern ist, auf der einen Seite die ungeheure Verzweiflung, wir haben keine Perspektive mehr, und auf der anderen Seite der Mut, der auch daraus entsteht, dass man etwas erreicht, dass man, damit ist keine Revolution gemacht, die Diktatoren zum Teufel jagt, aber das ist ein ungeheurer Akt des Erfolgs und ein Erlebnis, das auch ungeheuren Mut macht. Vielleicht noch ein Wort zu dem Akt der Verzweiflung oder zu der Verzweiflung schlechthin. Ich erinnere mich, vor 6 Jahren hat mal wieder in Algerien in der Kabylei die Polizei einen Jugendlichen von 16 Jahren auf der Polizeiwache einfach totgeschlagen. Und am nächsten Morgen war in Tizi-Ouzou, der Hauptstadt der Kabylei, eine Riesendemonstration mit 80.000 Jugendlichen, die ein Transparent von 10 Metern vor sich her trugen. Schießt doch, wir sind schon tot. Ja? Und das ist diese Stimmung, die auch jede Perspektivlosigkeit, kein Hoffnungsschimmer, die dazu führt, dass schon vor Ben Ali stürzte und Gaddafi in den Bürgerkrieg getrieben wurde, jede Nacht Hunderte von Menschen mit Booten versuchen, von Nordafrika nach Europa zu kommen, wissend, dass sie große Chancen haben, niemals dort anzukommen. Das ist diese Verzweiflung, die auf der Gegenseite dann den Kampf für die Würde hat. Ich weiß, das sind nur ein paar Stichworte. Ich komme zu meinem dritten und letzten Punkt. Da hat mit der Ökonomie zu tun. Wir wissen ja alle, wir leben in der Zeit der unsichtbaren Hand des Marktes, die also alles dadurch regelt, dass alles miteinander kooperiert oder auch sich konkurrenziert. Das ist also dann unsere Wirtschaft, die frei und florierend gedeiht. Dafür steht auch unsere Politik. Und da müssen wir mal genauer hinschauen. Wenn wir die Außenbeziehungen, die die EU zu den nordafrikanischen Ländern unterhält, genauer anschauen, das Ganze wurde 1995 mit der sogenannten Barcelona-Erklärung zum offiziellen Programm der EU-Politik gemacht, dann kriegt man so seine Zweifel an dieser unsichtbaren Hand, denn da werden einige kräftige Finger sehr deutlich sichtbar. Und es ist nicht der Liberalismus, der alleine vor sich hin werkelt, sondern zunächst einmal werden mit diesen Ländern, Marokko, Tunesien, Ägypten und so weiter, Assoziierungsverträge abgeschlossen. Diese Assoziierungsverträge sehen vor, das ist das Standardprogramm, dass die Länder sich verpflichten, dass europäische Firmen, die dort investieren, 20 Jahre freien Gewinntransfer haben, dass sie 20 Jahre von jeder Steuer befreit werden. In der Regel kriegen sie noch Verkehrs-, Wasser-, Elektrizitätsanschlüsse dazu. Das ist natürlich für die ägyptischen, tunesischen, marokkanischen kleinen und mittleren Betriebe, die auch kapitalistisch wirtschaften wollen, nicht gerade eine Voraussetzung, um zu gleichen Bedingungen konkurrenzieren zu können. Das sind die Bedingungen der unsichtbaren Hand des Marktes. Die nächste Auflage betrifft die Agrarproduktion. Diese Länder sind stark agrarisch orientiert, vor allem Tunesien und Marokko. Aber da gibt es einen sogenannten EU-Kalender, nach dem Zitrusfrüchte, Frühgemüse und so weiter, vor allem Olivenöl, nur zu ganz bestimmten kleinen Zeiten im Jahreskalender exportiert werden dürfen oder in die EU importiert werden dürfen, nämlich dann, wenn sie gerade den Produkten der Südstaaten der EU keine Konkurrenz machen, also portugiesische, griechische, spanische, italienische Produkte. Alles das ist dort fest vorgesehen. Das ist also ein Ausbremsen der Kapitalbildung. Und dazu kam jetzt noch, speziell in Tunesien, das kleptokratische System von Ben Ali Baba und den, und den 40 Trabelsis, die systematisch sich in jeden Betrieb hineinsetzten. Tunesien hatte zu Zeiten Bourguibas noch relativ große staatliche Betriebe, die wurden jetzt der Internationale Währungsfonds ließ grüßen mit seinem Strukturanpassungsprogramm. Die wurden jetzt also privatisiert. Und Privatisierung hieß, ein Neffe, ein Sohn, ein Onkel, eine Cousine von Leila Trabelsi setzte sich oben rein. Mittlerweile, nach der Revolte, hat die tunesische Arbeitgeberorganisation, also ich hantiere hier nicht mit irgendwelchen fiesen gewerkschaftlichen Zahlen, sondern es war die Arbeitgeberorganisation, die eine Studie veröffentlicht hat, wo sie sagten, viele tunesische Betriebe, die schwarze Zahlen geschrieben haben, hätten investieren können, haben es aber nicht getan, aus Angst, dass wenn der Betrieb rentabel ist, sitzt die Trabelsi-Familie oben drin und dadurch sind Tunesien zwischen 200.000 und 300.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Ob die Zahlen stimmen, weiß ich nicht. Aber die Tendenz ist gewaltig und bei einem 10-Millionen-Volk sind 200.000, 300.000 Arbeitsplätze eine Menge Zeug. Das heißt, Potenziale für Wachstum waren da. Mittlerweile wissen wir, dass die Statistiken grundsätzlich gefälscht waren über das Wachstum, dass auch die Statistiken über Armut in Tunesien grundsätzlich gefälscht waren. dass man den von den Vereinten Nationen vorgegebenen Level $2 pro Tag ist also die Armutsgrenze, in Tunesien abgesenkt hat auf 0,8 Dollar und damit hatte man die Armut statistisch natürlich runtergefahren. Und all dies wussten Internationaler Währungsfonds und Weltbank durch Studien, die sie selber bei tunesischen Ökonomen in Auftrag gegeben hatten, die aber dann unter den Tisch gesteckt wurden und Ben Ali erhielt sogar noch einen Preis für die beste afrikanische Wirtschaftsführung. Also das sind, denke ich, die Dinge, wo wir die Doppelmoral des Westens sehen. Und deswegen bin ich, und damit mache ich Schluss, sehr, sehr skeptisch, wenn jetzt der Westen diesen Ländern hilft oder helfen will, Demokratie herzustellen. Da hat sich das Volk die Souveränität zurückgeholt. Ich denke, da können wir eher was davon lernen, als dass sie von unseren demokratischen Mechanismen